Einheit 3. D. Übung 1. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 7.30 Uhr und viele von Ihnen sind sicher auf dem Weg zur Arbeit oder gehen gleich los. Am Bahnhof Emmendingen steht mein Kollege Urs Weimar. Er macht eine Reportage über die Wege zur Arbeit in Baden-Württemberg. Urs, hörst du mich? Ja, Janina, ich höre dich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In Deutschland hat es noch nie so viele Pendler gegeben wie heute. 2017 sind in Deutschland fast 60% aller Arbeitnehmer zum Job gependelt. Das heißt, weit mehr als jeder zweite Arbeitnehmer arbeitet nicht in seinem Wohnort, sondern muss für seine Arbeit in einen anderen Ort fahren. Viele Arbeitnehmer brauchen so 2 oder mehr Stunden für den Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Sie benutzen das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn. Vom Bahnhof Emmendingen fahren jeden Tag viele Leute zur Arbeit nach Freiburg oder nach Offenburg.